Mit wachsendem Ruhm entspann sich ein Mythos um Petrosinos Jugend. Woher er kam, ist nicht bekannt, doch er hält sich bis heute. Angeblich war Petrosino als kleiner Junge bereits vor der Familie zu seinem Großvater nach Manhattan ausgewandert. Dieser Großvater, so hieß es, kam jedoch bei einem Unfall mit der Straßenbahn ums Leben, woraufhin Joe und sein kleiner Cousin Antonio auf sich gestellt waren. Irgendwann seien sie vor dem Waisengericht gelandet, wo sich ein gütiger irischer Richter ihrer erbarmte und die beiden, statt sie ins Waisenhaus zu schicken, bei sich aufnahm, bis Petrosinos Angehörige nach Amerika kamen. Daher, so die Legende, lebten Petrosino und sein Cousin Anthony Pupolo einige Zeit in einem gut vernetzten irischen Haushalt, was ihnen Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten eröffnete, die späteren Einwanderern nicht ohne weiteres verfügbar waren, am wenigsten denen aus Italien. Die Geschichte ist frei erfunden. Es gab keinen Großvater in Amerika, keinen Unfall mit der Straßenbahn, keinen irischen Richter. Petrosino wuchs in einer italienischen Familie auf und lernte alles, was er über Rechtschaffenheit wusste, von anderen Einwanderern. Er war von Kopf bis Fuß Produkt seiner eigenen Kultur und seiner rauen Jugend in Amerika. Die Legende ist eine Schmähung armer Italiener, denen man nicht zutraute, einen Joseph Petrosino hervorzubringen. Sie war nur eine subtile Kostprobe der Vorurteile, die den Detective im Laufe seiner Karriere erwarteten. Jener Vorurteile, denen die meisten Italiener um die Jahrhundertwende ausgesetzt waren und die ihre Schatten über jeden Aspekt des Krieges werfen sollten, den Petrosino bald beginnen würde. Zwar galt Petrosino bereits als italienischer Sherlock Holmes, doch hatte er noch keinen gefunden, der auch nur annähernd das Zeug zu seinem Moriarty gehabt hätte. Das änderte sich mit den Ereignissen, die am Vormittag des 14. April 1903 ihren Lauf nahmen. Kurz nach Tagesanbruch ging die Putzfrau Frances Connors über die 11th Street in Richtung Avenue D, als ihr mitten auf dem Bürgersteig ein mit einem Mantel abgedecktes Fass den Weg versperrte. Neugierig hob sie den Mantel, linste ins Fass und schrie auf. Aus dem Fass blickte sie ein Toter an, den Kopf zwischen die Knie gequetscht. Die Leiche war splitternackt, der Kopf mit einem Messer beinahe abgetrennt.